الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Die Eigenschaften der Menschen und bis jetzt in unserem verschiedene Eigenschaften von den Munafiqin erwähnt und der Motto ist bei diesem Vortrag an erster Stelle, dass wir selbst nicht zu Munafiqin werden, wo ja den Willah als Heuchler, dass wir nicht Eigenschaften von Heuchlern bei uns tragen, dass wir uns also, nachdem wir diese Eigenschaften gelernt haben und erfahren haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Munafiqin im Koran beschreibt, wie der Prophet a.s. dass wir uns von diesen Eigenschaften säubern und lossagen und distanzieren. Das erste und das zweite, dass wir die Munafiqin, die sich ständig versuchen in unsere Reihe einzuschleichen, es wird nicht leicht sein, aber mit Allahs Erlaubnis, dass wir sie erkennen können. Ja? Und nachdem wir sie erkannt haben, damit wir uns von denen lossagen, ja, damit wir sie bekämpfen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, Ya ayyuhal nabiyu jahidil kuffare wal munafiqin. O Prophet, Allah ruft seinen Gesandten alayhi salatu wa salam, bekämpfe die Kuffar und die Munafiqin. Waghlub alayhim, und sie sollen deine Härte führen. Wa ma'wahum un-nar, und sie warten das Feuer. La hawla wa la quwwata illa billah. Was haben wir noch gesagt wegen den Munafiqin oder wegen diesen Eigenschaften? Dass wir die Munafiqin unter in dieser Umma, die sich also Munafiqin, die sich versuchen unter der Umma einzuschleusen, damit wir sie erkennen können und damit wir andere Muslime vor ihnen warnen können. Damit wir sagen, dieser Präsident, dieser Politiker, dieser Hodja, dieser Sheikh, dieser Soldat, dieser so einer, das sind Kuffar, das sind Heuchler, Munafiqin, die sich als Muslime ausgeben, aber in Wirklichkeit Ungläubige sind. Was ist euer Beweis? Unser Beweis ist das und das und das und das und das. Alles Eigenschaften von den Munafiqin, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Koran beschreibt. Ja, und wie ihr wisst, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagt. Ja? Es ist fast passiert, dass der ganze Koran nur über Munafiqin spricht. So sehr hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Thema im Koran erwähnt. So sehr beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Munafiqin im Koran, dass fast der ganze Koran nur wegen Munafiqin offenbart wurde. Ha? La hawla wa la quwwata illa billah. Also wie gesagt, wir haben bis jetzt 20 Eigenschaften erwähnt. Wir werden heute inshallah versuchen, noch einige zu erwähnen. Wir haben 65 Eigenschaften von den Munafiqin, die wir hier inshallah erwähnen werden, mit Allahs Erlaubnis. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Für diejenigen, die sich interessieren, Sie können gerne die Vorträge bei den Brüdern, die aufnehmen, verlangen inshallah und können sich diese Vorträge anhören, können sich das aufschreiben, können sich Notizen machen, können sich darüber Gedanken machen. Können das vergleichen mit dem Koran, ja, was wir gesagt haben, können Surat al-Tawbah nehmen, können den Tafsir von Surat al-Tawbah lesen, ja, dann werden sie sich inshallah ta'ala, dann werden sie merken und ihnen wird klar, dass dieses Thema ein sehr gefährliches Thema ist. Sehr gefährlich. Weil wenn die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, Angst hatten, dass sie nicht Munafiqin sind, was ist dann mit uns, die weit weg von den Sahaba und Ridwanullahi alayhim sind, also in jedem Sinne. In unserem Iman, in unseren Taten, unser Akhlaq, Ilm, Opfer bringen für diese Religion und so weiter und so weiter. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Taib. Nächste Eigenschaft, die 21. Eigenschaft, Mukhada'atullahi. Sie versuchen Allah zu betrügen, das haben wir bereits Juma erwähnt. Ja, aber da haben wir eine andere Aya erwähnt. Da haben wir eine Aya aus Surah Al-Baqarah. Jetzt werden wir eine andere Aya erwähnen. Oder in dieser Aya werden einige eigenschaften der munafikine werden inshallah ta'ala. Zweitens, also 23, ein Kessel für Ibadat, Mukhada'atullah, sie versuchen Allah zu betrügen. Zweitens, ein Kessel für Ibadat, sie sind faul. Sie sind faul, Kessel. Was würde das Faulheit? Wenn es sich um Ibadat handelt, um gottesdienstliche Handlungen, bei Ibadat, beim Gebet und anderen Sachen, sind sie faul. Aber wenn du sie bei weltlichen Sachen siehst, sind sie, mashallah, fleißig wie Ameisen. Bei Arbeit und er gibt alles, er schwitzt, er gibt seine Kräfte, Allah Akbar, wenn es sich um Dunya handelt. Aber wenn es sich um Akhira handelt, dann ist er immer müde. Allahu musta'an. Er ist faul, er kann nichts machen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die 23. Eigenschaft, Ar-Riya, sie machen Augendienerei. Ja, sie geben nur an vor den Leuten, dass sie etwas tun. Ja, sie machen also die Taten nur, weil die Leute sie beobachten. Sie verschönern ihre guten Taten, ihre Ibadat, nur weil die Leute anschauen. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qillatu dhikr, und sie erwähnen Allah nur selten. Qillatu dhikr, ihr Zikr, ihr Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, ihr Erwähnen und Gedenken an Allah ist ganz wenig. Sie erwähnen Allah selten. Ja? Die Munafikin in unserer Zeit, sie erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala nie. Ja? Und manche, die ihn erwähnen ihn sehr oft im negativen Sinne. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Munafikin erwähnen Allah illa, wa la yadhkurun Allah illa qalila, und sie erwähnen Allah oder Gedenken an Allah nur wenig. Also sie machen Zikr ganz wenig. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. وتذبذب بين المؤمنين والكافرين. Und sie sind ständig zwischen den Mu'minin und den Kafirin. Sie können sich nicht entscheiden, auf welchen Seite sie sich stellen. Ja? Stellen wir uns auf die Seite der Kuffar oder stellen wir uns auf die Seite der Muslime. Ja? Und wenn ich sage Muslime und Kuffar, meine Brüder, barakallahu fikum, dann meine ich nicht Muslime, die sich mit Muslime, die sich nur nennen, die nur im Reisepass steht, erst religiös Bekenntnis Islam oder als Mustafa oder Mohammed. Nein, sondern wir reden hier von wahren Mu'minin, von wahren Gläubigen. Nicht nur einer, der mit Namen Muslim ist. Und wenn wir sagen Kuffar, dann meinen wir nicht die ursprünglichen Kuffar, wie Juden und Christen und Buddhisten und Hinduisten und so weiter und so weiter. Sondern wir meinen zu dieser Gruppe auch noch die Mu'tazin, die sich als Muslime ausgeben, aber in Wirklichkeit Kuffar sind. Und jeder, der ein bisschen Wissen hat, das Wissen in Scharia, erkennt die Religion, oder besser gesagt, nur die Fundamente, nur das Wichtigste der Religion, weiß er. Ja? Und er weiß die Eigenschaften dieses Mannes. Ihm ist schon klar, dass dieser Mann Kafir ist. Und es gibt keinen, der ihn entschuldigen kann. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Die Munafikin versuchen Allah zu betrügen. Er betrügt sie aber. وَهُوَ يُخَادِئُهُمْ. Sie versuchen Allah zu betrügen. Er betrügt sie. وَهُوَ يُخَادِئُهُمْ. Er betrügt sie aber. Ja? Er lässt sie wissen. Er lässt sie denken, dass sie auf dem wahren Weg sind. Er lässt sie wissen, dass sie denken, meine ich. Er lässt sie denken, dass sie sicher sind. Er lässt sie denken, dass ihre Taten gut sind. Er betrügt sie nur. Ja? Er lässt sie auf ihren Weg. Warum? Weil sie versuchen die ganze Zeit Allah zu betrügen. Was bedeutet? Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah erwähnt, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Sie versuchen Allah zu betrügen und die Gläubigen. Ja? Das ist was? Das Gleiche. Die gleiche Sünde. Er versucht die Muslime zu belügen, zu betrügen. Ich bin ein Muslim, ich bin mit euch, ihr wisst eh, ich bin Masha'Allah, Tabarakallah. Aber er macht das nur aus. Ja? Er will einen Nützen. La hawla wa la quwwata illa billah. Sie wollen Allah betrügen. Er gibt sich als Muslim auf. Ha? Allah betrügt sie. Er lässt sie auf dem Weg. Ha? Er lässt sie auf dem Weg. Er lässt sie denken, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Er lässt sie denken, dass sie recht geleitet sind, dass ihre Taten angenommen werden, dass sie erfolgreich sind in dieser Welt. Allah lässt sie. Aber in Wirklichkeit, was ist das? Das ist Betrug. Ja? وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Sie betrügen sich nur selbst, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Allah sagt, sie betrügen sich nur selbst. وَمَا يَشْعُرُونَ. Sie spüren aber das überhaupt nicht. Deswegen schon einen Munafikan. Ja? Ein Munafik glaubt, er wäre der Klügste. Versuche mit einem Munafik zu diskutieren. Bring Beweise aus Koran und aus Sunna. Ja? Weil es gibt keine anderen Beweise. Was ist ein Beweis? Koran und Sunna. Und dann natürlich Ijma, wenn diese Ijma mit Koran und Sunna übereinstimmt. Und dann Qiyas, also Analogie, wenn diese Analogie mit Koran und Sunna übereinstimmt. Oder besser gesagt, es gibt keine Beweise in Koran und Sunna, dann nehmen wir Qiyas. Wenn Qiyas ist ungültig, dort wo es Koran und Sunna gibt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Bei allen islamischen Gelehrten, ganz besonders bei denen, die Qiyas benutzen. Al-Muhim, du versuchst mit ihm zu diskutieren, zu reden und sagst, Allah sagt so, Subhanahu. Er, ein Munafik, er glaubt, er ist der Klügste. Er glaubt, er ist rechtgeleitet. Er ist richtig betrogen, la hawla wa la quwwata illa billah. Seine Seele, seine Shahawat, sein Irrgang, der verfluchte Shaitan, hat ihn betrogen, hat ihn in die. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn auch noch gefestigt auf dem falschen Weg. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, was bedeutet Sebat? Ja? وَيُثَبِّتْ أَكْنَامَهُمْ, sagt Allah. Und er geht ihre Füße wird er festigen, dass du fest bist, dass du, wenn es sich um Allah subhanahu wa ta'ala Weg handelt, dass du nicht hin und her wackelst, sondern dass du gerade bleibst, bis zum Ende durchhältst. Ja? Allah festigt sie auf dem falschen Weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Als sie sich für den falschen Weg entschieden haben, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, Allah hat ihre Herzen in die falsche Richtung geleitet. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gegeben, dass du den wahren Weg gehst oder den falschen Weg. Oder besser gesagt, den wahren Weg und die Millionen verschiedenen anderen falschen Wege. Ja? Weil es gibt nur einen falschen Weg und nur einen richtigen Weg. Und alle anderen Wege sind falsch. Und die sind unzählig, Allahu A'lam. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat dir die Möglichkeit gegeben. Der richtige Weg ist welcher? Ja? Dass du Allah gehorchst und seinen Propheten erledigt hast. Das ist der einzige richtige Weg. Ja? Du wolltest ihn nicht, nachdem dir die Wahrheit klar geworden ist. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Men yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahum al-huda. Die sich den Propheten widersetzen, nachdem ihnen der klare Weg, der richtige Weg, oder besser gesagt, die Rechtleitung klar geworden ist, wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, und er folgt dem Weg, einen anderen Weg und nicht den Weg der Gläubigen, also der Sahaba, die Gefährten des Propheten, nur al-lihi ma tawalla. Wir werden ihm das geben für das, was er sich entschieden hat. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Allah bittet dir und erklärt dir. Und du willst den falschen Weg. Allah gibt dir den falschen Weg. Und du bleibst auf dem falschen Weg. Allah hat dich in die Irre geleitet. Warum? Weil du die Irre wolltest. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbena la tuzigh qulubana. O Allah, leite unsere Herzen nicht in die Irre. Die Übersetzung wie Deutsche, bosnische, türkische und was weiß ich welche Übersetzer, die Eier übersetzen, sie übersetzen sie, erlaube unseren Herzen nicht in die Irre zu gehen. Das ist falsch. Ja? Die Übersetzung ist total falsch. Erlaube unseren Herzen nicht, dass sie in die Irre gehen. Warum? Was ist? Das Herz entscheidet selber, was es macht? Nein. Der Prophet sagt auf der Sejda, wenn er betet, im Gebet, wenn er auf Sejda ist, neben Subhana Rabbi Ala und anderen Dua, sagt er auch, Allahumma ya muqallab al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, mein Allah, Allahumma bedeutet mein Allah. Allahumma ya muqallab al-qulub, O du, der die Herzen dreht. Der die Herzen dreht. Mal so, mal so. Du drehst dann das Herz, wie du willst. Subhanahu wa ta'ala. Jalla sha'an. Thabbit qalbi ala dinik, festige mein Herz auf deiner Religion, dass es auf deiner Religion bleibt. Dass du, wenn du auf diese wenn du dein Herz so drehst, dass es den richtigen Weg geht, dein Weg, deine Religion, dann festige in diesem und tu es nicht in andere Richtung drehen. Das bedeutet das. Ja? لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سورة آل عمران jeder kennt die Ayah von euch بعد إذ هديتنا leite nicht unsere Herzen in die Irre du bist der rechtleitet und der in die Irre leitet deswegen die Menschen sind sich selber schuld dass sie auf dem falschen Weg sind warum? Allah hat sie in die falsche Richtung geleitet weil er sich dafür entschieden hat jeder der kommt und sagt oh Allah اهدنا الصراط المستقيم اهدني صراطك المستقيم يدا والله يدا egal ob ein Muslim oder Christ oder Jude oder keine Ahnung was wenn sagt oh Allah leite mich den rechten Weg deinen Weg Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm den rechten Weg leiten Allah wird ihm die Rechtleitung geben aber die Leute wollen das nicht kommt, betet 50 Jahre. Sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, Malikim, nicht einmal das siehst du, wie er dich gehört. Nicht einmal das kann er kann nicht einmal Fatiha lesen. 50 Jahre betet er. Er hat Buchstaben, die gibt es überhaupt nicht in der arabischen Sprache. In seiner Fatiha. Sagt, ich bin der Sirat al-Mustaqim, leite uns den rechten Weg. Und dann sage ich mir irgendwas über Tahut. Nein, über Bad. Reden wir nicht über große Messiah wie Tahut. Oder Scharia, oder Allahu Akbar. Reden über Bart. Nein! Nicht nur, dass er sagt nein, sondern er bekämpft das. Subhanallah. Hasbunallah, wir geben uns das. Welchen rechten Weg willst du denn? Du betest 50 Jahre. Jeden Tag in deinem Gebet sagst du, oh Allah, leite uns den rechten Weg. Was ist das für ein rechter Weg? Bitte erklär mir, welchen Weg bittest du Allah, dass er dich diesen Weg rechts leitet? Welcher ist das? Erklär ihn mir. Ja, unsere Väter haben so gemacht und unsere Tradition ist, dass man sich so im Kreis dreht und so. Diesen Weg willst du? Das ist nicht der rechte Weg. Aber Allah wird ihn dir geben, wenn du ihn möchtest. Und dann wirst du dich bis Yom Kiyama drehen. Und in Jahannam wirst du dich auch drehen. Willst du diesen Weg? Du bekommst ihn. Willst du den anderen Weg? Der rechte Weg, indem du dich mit Ketten auf den Rücken schlägst oder mit Schwertern dir den Kopf schneidest. Willst du diesen Recht? Allah wird dir diesen rechten Weg geben. Und du wirst dich mit diesem Schwert schlagen. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, Allah gibt dir das, was du willst. Allah gibt dir, willst du Jannah? Willst du Jannah? Wenn du sie wirklich willst und Allah um Jannah bittest, wird er dich die Wege rechts leiten, die zu ihm führen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was sagt der Professor? Jeder von euch wird in Jannah kommen. Er spricht die Sahaba. Jeder kommt in Jannah, außer der nicht will. Nur der ablehnt und sagt, nein, ich will nicht in Jannah. So einer kommt nicht. Jeder andere kommt. Die Sahaba sagen, ja, Rasulullah, wer will denn nicht in die Jannah? Der Professor sagt, der mir gehorcht, er will in die Jannah. Und der nicht gehorcht, der meine Anweisungen und Befehle ablehnt, er hat abgelehnt, dass er ins Paradies kommt, in die Jannah kommt. Subhanallah, so klar und deutlich. Allah weiß es. Ohne irgendwelche Philosophie, fliegende Menschen, keine Ahnung. Ganz klar und deutlich, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aywa. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Munafikin. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, um zu beten, qamu kusala, sie stehen faul auf. Er mag dieses Gebet nicht. Er steht faul. Wenn ihn aber Chef anruft, hey, du musst Allahu Akbar, dann hat er 8-9 Stunden durchgeschlafen. Er ist sofort fit. Und diese Eigenschaft werden wir bei vielen Muslimen sehen. Er ist kein Munafik, aber er hat eine Eigenschaft von Munafikin. Und jeder von uns hat dieses Problem, Wallahi Nadim. Keiner soll mir kommen und sagen, nein, Wallahi, ich bin fit wie ein Soldat. Bei Zikr. Bei Gebet, bei Fasten, bei Sadaka, bei Jihad, bei dies, bei ich bin immer voll bereit. Aber bei Dunya bin ich locker. Bei Dunya bin ich lässig. Bei Dunya, ich renne dieser Dunya nicht nach. Nein, Wallah. Wer kann das von sich behaupten, dass er so ist? Nein, Wallah. Das Gegenteil. Bei Dunya sind wir wirklich, Augen leuchten. Augen leuchten, Allah. Wir haben es. Und Uhr ist immer, Ist eingestellt. Niemals kommst du zu spät zur Arbeit. Niemals. Aber das Gebet, darüber wollen wir nicht reden. Das ist eine traurige Geschichte. Eine traurige Geschichte hat von Allah. Deswegen, Wallahi, wir müssen ernst die Sache angehen und sagen, Wallahi, was ist los mit uns, subhanallah. Ne? Arbeiten wir für die Akhira mehr oder arbeiten wir für diese Dunya mehr? Was ist los mit uns? Ein Kessel, diese Faulheit hat sich wirklich bei uns so richtig eingerichtet. Ne? Wie ein Ungeziefer hat von Allah. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sie stellen sich nur vor den Menschen. Sie gehen nur vor den Menschen an. ولا يذكرون الله إلا قليلا. Aber in Wirklichkeit machen sie Zikr nur ganz, ganz wenig. Sie gedenken Allah und erwähnen seinen heiligen Namen. تبارك وتعالى nur wenig. Wenn er unter den Muslimen ist, ein echter Munafik. ما شاء الله الله أكبر سبحان الله لا حول ولا قوة ما شاء الله gibt nur Ahnung vor den Menschen. Das ist aber wenn weg ist, wo ist dieser Zikr? Wo ist Koran? Bei ihm? Nein, Wallah. Koran, wenn er in die Moschee kommt. Alle nehmen Koran, er kommt rein, sieht die Mu'minin, wie sie Koran lesen. Was, der Mu'min interessiert mich, ob du ihn anschaust oder nicht. Will ein paar Ayat lesen, weil er weiß, dass für jeden Harf hat er Hasana. Nicht eine, sondern 70. Ja. Er liest das wegen Hasanat. Das ist mir egal, wer ihn anschaut. Aber ein Munafik kommt rein und er fühlt sich nicht wohl. Er nimmt auch Musaf. Damit man ihn. Er gibt an, er tut. Aber in Wirklichkeit, wann hat der Mushaf zu Hause genommen? Dass du Koran liest oder na, oder ich wiederholt oder niemals. Ne? Oder dass er zu Hause sitzt. Dass er zu Hause ist. Er gibt, zum Beispiel, er betet zu Hause ein Gebet. Dass er danach Zikr macht. Dass er Zikr macht. Dass er Dua liest und so. Niemals! Er widmet sich sofort seiner Dunya, seiner Shahawat. Aber wenn er in Moschee ist, er beginnt sogar. Er versetzt sich in Ekstase. So sehr macht er Zikr. Ja? Aber, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Yura'un al-Nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sie tun sich nur von den Menschen so, stellen, wichtig machen. Aber in Wirklichkeit erwähnen sie Allah nur ganz wenig. Mudadzabina bayna dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Sie sind ständig dazwischen. Sie sind unentschlossen, sie können sich nicht entscheiden. La ilaha ula la ilaha ula. Sie schließen sich den Muslimen nicht an und den Kuffar auch nicht. Deswegen, so, manche Leute, denk nur nach. Ich sage nicht, der ist ein Munafik. Das darf ich nicht. Allah weiß, wer ein Munafik ist. Deswegen reden wir auch hier, damit wir selber, wa yaza billahi, diese Eigenschaften von Munafikin haben. Aber schau ihn dir an. Ist er mit dem Kuffar? Nein, er ist nicht mit dem Kuffar. Weil die wollen ihn nicht. Er versucht, aber die wollen ihn nicht. Ist er mit den Mu'minin? Nein, er kann mit denen nicht mithalten. Er ist immer dazwischen. Er kann sich nicht entscheiden, dass er endlich loslässt. Dass er sagt, Halas, ich habe mich entschieden, auf wessen Seite ich stehe. Eine Ameise kann das. Ein Munafik kann das nicht. Ich habe euch die Riwaya von dieser Ameise erwähnt. Als die Ibrahim a.s., die Mushrikin, haben ein Feuer gemacht. Und haben Ibrahim genommen, wollten ihn ins Feuer katapultieren. Alle Tiere sind gekommen, um dieses Feuer zu löschen. Ja? Alle Tiere. Sogar eine Ameise ist gekommen. Ja? Und eine Taube sagt ihm, was willst du, denn ist klein, was willst du schon machen? Er sagt, egal. Hauptsache jeder weiß, auf wessen Seite. Das ist wichtig. Alles andere, egal, aber jeder soll wissen, auf wessen Seite Ameise ist, auf Seite von Ibrahim a.s. Im Gegensatz zu einer Eidechse. Sie hat gepustet, damit das Feuer noch mehr entfacht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende dieser Aya, وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا. Und derjenige, den Allah in die Irre leitet, für den wirst du keinen Ausweg finden. Allah hat ihn in die Irre geleitet. komm mit CD, gib ihm Vortrag, gib ihm Kassette, gib ihm Buch, gib ihm dies, gib ihm das, lade ihn ein, zum Essen, zum Trinken, zu, gib ihm ein schönes, was? Wer, derjenige, der allein die Ehre geleitet hat, du willst für ihn keinen Ausweg mehr finden, das war's. Na, aber das bedeutet nicht, dass du ihn verlässt, dass du die Dauer nicht mehr machst. Denn du weißt nicht, wen Allah abgestempelt hat, sein Herz, und wer nicht. Das wissen wir nicht. Und wir wollen auch nicht wissen. Und uns interessieren auch nicht die Herzen der Menschen. Herzen überlassen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Uns sind nur die äußerlichen Daten geblieben. Wir sehen jemanden, ist mit den Kuffar äußerlich sein. Wer ist mit denen zusammen, Allah Akbar? Wenn wir jemanden sehen, ist mit Muslimen zusammen. Ja? Er lebt mit uns, ist von uns, ist mit uns, dreht sich in Richtung unserer Qibla, unterstützt die Fundamente des Propheten a.s.w. und der Sahaba. Ja? Wir, echt wie uns Muslim, was in seinem Herzen ist, ob er für Mossad arbeitet oder für KGB oder für NSDAP oder was weiß ich, für welche andere Polizei, CIA oder kein, uninteressant, soll er arbeiten, er soll nicht. Uns ist das logisch. Ja? Wenn er äußerlich gut ist, wir sagen, er ist gut. Versteht ihr mich beide gerade? Ja? Was in seinem Herzen ist? Yom Kiyama werden die Geheimnisse aufgedeckt. Und keiner wird ein Geheimnis haben können vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ein Munafik versucht zu lügen, sein Mund wird ihm versiegelt. Ja? Und dann werden seine Hände sprechen und seine Haut. Ja? Werden gegen ihn zeigen sein, la haula wa la quwwata illa billah. Diese Eigenschaft haben wir letztens erwähnt, im Jumma. Ja? Was wir vorhin gesagt haben, sie betrügen die Mu'minin. Yukhadi'una Allah wa alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sie versuchen Allah zu betrügen und die Gläubigen, aber sie betrügen sich nur selbst. Und das spüren sie überhaupt nicht. Sie betrügen sich nur selbst. Er glaubt, er wird irgendwas erreichen in dieser Welt. Er glaubt, er wird irgendwas. Nein, er betrügt sich nur. Er spürt das überhaupt nicht. La haula wa la quwwata illa billah. Nächste Eigenschaft, das ist auch die 27. At-tahakum ila ta'gut. Sie wollen, dass der Ta'gut ihr Richter ist. Sie wollen das Gericht des Ta'gut. At-tahakum, wie er ist, kommt von der arabischen Wort Tafa'ul. Ja? Tahakema bekommt von der Wurzel Tafa'ala. Das gleiche wie Tashajara wa Taqatala. Tafa'ala in der arabischen Grammatik ist eine Tat, die zwischen zwei Leuten passiert. Tafa'ala. Wie zum Beispiel. Qatala yaqtulu. Qitalan oder muqatilatan. Oder Taqatala. Qatala bedeutet jemanden töten oder bekämpfen. In der Vergangenheitsform. Na? Qitalen, kämpfen. Qital, kämpfen. Qatala oder Teqatala. Teqatala, die zwei kämpfen gegeneinander. Teqatala, zwei Leute bekämpfen sie. Teshajara, bedeutet zwei Leute streiten sich und diskutieren. Tehakema, zwei Leute lassen sich richten mit einem bestimmten Gesetz. Ich und du streiten. Was brauchen wir? Einen Richter oder ein Gericht ein Urteil. Wir lassen uns jetzt richten, wir zwei. Ja? Von einem Dritten. Ja? Wenn das Allah ist, der richtet, dann ist das Gesetz Allah. Das Tahakum nach Scharia. Wenn es aber jemand anderer außer Allah ist, dann ist das Tahakum nach Ta'gut. Versteht ihr mich, Barakallahu? Ich und du haben gestritten. Wer richtet jetzt in unserem Fall? Ha? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt, dass kein anderer dieser Richter sein darf, außer Allah und sein Prophet, alayhi salatu wa salam. Das ist sein Befehl. Kein anderer. Auf der anderen Seite beschreibt er die Ungläubigen, die Munafikin, und sagt: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Siehst du nicht diejenigen? Yes'umun. Sie behaupten, sie glauben nur. Zam bedeutet, wenn du etwas denkst, aber du denkst etwas total Falsches. Zam bedeutet, wenn jemand etwas denkt, er glaubt etwas, aber das ist total der. Total daneben. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Siehst du nicht diejenigen, die glauben, sie würden an das glauben, was dir offenbart wurde, ja Mohammed, und was vor dir offenbart wurde, die anderen heiligen Bücher, die offenbart wurden. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Sie wollen sich beim Tagut richten lassen. Sie wollen das Gericht des Tagut. Sie wollen, dass der Tagut entscheidet, zwischen dir, also zwischen ihm und zwischen einem anderen, wer in Recht und wer in Unrecht ist. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Ihnen wurde aber befohlen, aufgezwungen, أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, dass sie Kufr in diesem Tagut begehen, dass sie sich von ihm distanzieren und lossagen und ihn als Kafir erklären. Das ist der Ziel von dieser Ayah bei allen islamischen Gelehrten. ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا. Der verfluchte Teufel will sie in die Weite irren. Leiten. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dieser Tafsir von dieser Aya, ein Muslim, ein angeblicher Muslim, also ein Munafik, Heuchler, hat mit einem Juden gestritten. Und der Jude wusste, dass der Prophet mit Gerechtigkeit. Und der Jude hat zu dem Munafik gesagt, geh mir zu Mohammed, er ist dein Prophet, er soll zwischen uns richten. Und der Muslim, Munafik, sagt, nein, geh mir zu Ka'b ibn Ashraf, ein Jude, ein jüdischer Führer, der nach Tagut regiert hat. Alles, was aus der Scharia ist, ist Tagut. Es gibt kein gerechtes Gericht oder gerechtes Gesetz. Das Einzige, was gerecht ist, ist das, was von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Alles andere ist Batil. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Monatik sagt, gehen wir zu Ka'b ibn Ashraf, er soll in unserem Fall richten. Allah offenbart diese Eier. Bist du nicht denjenigen, er behauptet, er glaubt an das, was dir offenbart wurde? An Koran, an Taurat, an Injil, an Zebur, an Suruf. Er sagt, ich glaube, ich bin Muslim. Yuridun, er ist der Hakim der Tagut. Er will aber freiwillig. Er will sich von Tagut richten lassen. Das ist ein klassischer Munafik. Und diese Aya ist Muhkim, meine lieben Brüder. Die gilt bis zu Yom Qiyamah. Yurid bedeutet, dass du freiwillig das machst. Was ist das Gegenteil von freiwillig? Bank. Ich komme zu dir und sage, Halas, ich nehme dir 100 Euro, was willst du jetzt machen? Du kannst alles machen, um diese Euro, die dir gehören, dass du sie mir zurücknimmst. Aber eins darfst du nicht machen, denn dann musst du nicht. Du darfst nicht zu einem Tagut gehen und sagen, ich nehme dich als Richter zwischen mir und zwischen ihm. Niemals. Niemals, das geht nicht. Du darfst einen Kafir als deinen Helfer nehmen, dass er dir gegen einen anderen Kafir hilft. Das ist erlaubt. Du gehst zu einem Kafir und sagst, schau, Kafir, dieser Kafir hat mir 100 Euro genommen. Kannst du mir helfen, dass ich meine 100 Euro wieder zurückgebe? Er sagt, kein Problem. Was er macht, ob er ihn schlägt, ob er ihn droht oder ihn, du bekommst deine 100 Euro, das ist erlaubt. Wie gesagt, wenn es sich um einen Kafir handelt, wenn es sich um einen Muslim handelt, das regeln wir Muslime auf unsere Art und Weise. Und das ist Koran und Sunna. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أيوه. Er hat dich angezeigt, nicht du ihn. Nicht dann, der Gesetz mit diesen Voraussetzungen noch bestätigt. In welchen Voraussetzungen? Zum Beispiel, du suchst die Sachen, was in diesem Gesetz nicht rausgeht. Du bist nicht der Verursacher des. Er hat dich angezeigt. Ja, aber das bedeutet, du musst diesen Gericht mit diesen Sachen verteidigen, die zu ihm Gericht werden gehört. Das ist was ganz anderes. Du verteidigst dich so, wie du kannst. So wie du, wie du möchtest, aber mit der Voraussetzung, dass du nicht Kufr begehst, natürlich. Die Kolja sagt, der hat das und das gemacht. Und du sagst, ich hab's nicht gemacht. Oh ja, du warst. Nein, ich war nicht. Ich war zu dieser Zeitpunkt da und da und fertig. Und dieses Gesetz ist alles lächerlich. Alles lächerlich. Ich hab Das habe ich nicht gemacht. Das, da war ich nicht da. Da war ich an dieser Stelle. Und du darfst dich nicht da, du darfst dich sogar erkundigen. Wie ist dir gesetzt? Warum? Dass du diese Kaffee mit deinen eigenen Waffen schlägst. Weil jedes Gesetz aus der Scharia hat die Löcher. In der Scharia gibt es keine Löcher. Weil Allah ist der, der dich beobachtet. Du denkst, du hast einen Loch gefunden, wo du das Gesetz entgehst. Mach es. Glaub und klar, wirst du es nicht entgehen. Ja? Du trinkst Alkohol heimlich. Kein Problem. Dich wird niemand auspeitschen. Du wirst nicht bloßgestellt. Du wirst trinken, so viel du willst zu Hause. Aber Jung und Kiano, wirst du das Gesetz nicht entgehen können. Es wird keine Anwälte geben. Niemand wird dir helfen können. Das ist das, das ist die islamische Kraft. Die muslimische Kraft, die wirklich diese Umma nach vorne bringt, wallahi, wie ein Vulkan. Nur man muss es mit Tauhid ein bisschen antreiben, inshallah ta'ala. Und mit Sunnah. Dann wird alles funktionieren, inshallah ta'ala. Aywa. Du darfst sogar einen Anwalt nehmen, in welchem Sinne? Dass er dir das Gesetz erklärt. Dass du sagst, schau, ich zahle dir so und so viel, erklär mir dieses Gesetz. Ja? Aber du darfst ihn nicht nehmen, dass er dich vertritt. Weil da bist du zufrieden geworden mit dem Gesetz. Indem du ihn gesungen hast, freiwillig, und sagst, Allah, vertritt mich, du bist mein Vertreter, du bist mein Streiter, du streitest in meinen Namen. Du hast den Wakala gegeben. Dazu hat man dich gezwungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Illa men ukrina wa kalbuhu mutma'inun bi iman, außer der gezwungen wurde. Aber sein Herz ist stark im Iman. Ja? Die kommen und geben die Anwalt und sagen, schau, du bist beschuldigt für, keine Ahnung, du hast jemanden ermordet. Sagst du, du bist leid, das ist eine Lüge, ich habe niemanden ermordet. Sag mal, du bist angeklagt, du kommst vor Gericht. Ich will dieses Gericht nicht. Soll, Ungerechtigkeit. Aber egal, die bringen dich. Hast du das gewollt? Nein, hast du nicht. Ja? Die geben dir sogar einen Anwalt. Schätze mal, mir ist es egal, ich habe mit diesem Anwalt nichts zu tun. Lekum dino, kum wel yedin. Ja, Pferde, ich auch nicht meine. Ja? Und zu Tabut auch. Ja? Ja, komm, wie du kommst hier hin. Ja? Aber wenn du kommst und sagst, Allah, ich will dieses Gesetz. Und ich will, dass dieser Tagut in unserem Fall regiert. Und ich will, ich nehme jetzt sogar einen Anwalt und der soll dich vertreten und dies und das. Du bist zufrieden damit. Du willst es. Und denk, genau das darfst du nicht. Wenn man dich zwingt, wenn man dich vorführt, wenn man dir eine Ladung schickt, in der man dir droht, du wirst eingesperrt, du wirst bezahlen, du wirst dies, du wirst das. Du gehst hin. Wie in einer Kirche ist das. Darf man in der Kirche kommen und schauen? Ja, darf. Es gibt kein Problem. Du kommst in eine Kirche und schaust. Ja? Manche Sahaba haben sogar erlaubt, dass man in der Kirche betet, aber mit der Voraussetzung, dass keine Bilder und keine Statuen drin sind. Du kommst in eine Kirche, halt diese modernen Kirchen, da ist nichts drinnen. Ist sauber, die Wände sind sauber, es gibt keine Kreuze, weil Kreuz ist eine Statue, die angebetet wird. Was macht denn ein Kreuzritter? Er nimmt sein Kreuz und küsst ihn und dann geht er in den Kampf. Seinen kleinen Gott. Ja? Küsst ihn und dann geht er den Muslime töten und abschlagen. Das ist, verdient ihr mich, barakallahu, fiikum la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, die Munafikin, sie wollen das Gesetz von Tagut. Sie wollen, dass er der Richter ist, sie wollen, dass er ihnen richtet. Da gibt es noch viele andere Messiaen, wie zum Beispiel Ikra. Was ist Zwang? Was kann man als Zwang annehmen, was nicht? Ja? Und so weiter und so weiter. Aber wir werden eines sagen, inshallah ta'ala, wenn wir dazu kommen, wir werden inshallah ta'ala, sobald wir mit diesem Thema fertig sind, können wir weiter mit unseren Fatawa im NHD beginnen. Weitermachen. Wir haben 6 Vorträge gehabt über die Fatawa. Und dann werden wir einige Fatwas lesen, über die, wo die islamischen Gelehrten sagen, wenn man ihr das ganze Vermögen wegnimmt, das ganze Vermögen. Die kommen, nehmen dir alles weg. Ja? Du gehst nicht zu dem Tagut. Zu wem gehst du? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Bei ihm beschwerst du dich. Bei ihm beschwerst du dich, der Barak wa ta'ala. Ist Allah nicht der, der dir dieses Geld gegeben hat? Ist er nicht der, der dich mit Armut prüfen will? Ist er nicht der, der dir diese Gesundheit und Kraft gegeben hat? Ist er nicht der, wenn er will und wann immer er will, der Herrscher des Himmels, Jalla Sha'anu, dass er dir diese Gesundheit wegnimmt und du bist krank. Zu wem willst du denn gehen? Zu einem Arzt? Na, wallah, es gibt keinen Arzt, wenn Allah dir die Krankheit jetzt gibt. Ja? Es gibt keinen Arzt. Oder du machst dies, du machst das. Nein, nein. Ja? Der Prophet sagt, ein Mann kam in die Hölle wegen einer Fliege. Die wollten vorbei. Deine sagt, ihr müsst unsere Vater, ihr müsst ein Opfer bringen. Der sagt, nein, ich werde kein Opfer bringen. Opfer, Kurban, bringe ich nur Allah. Wir haben ihn erledigt. Er war tot, das war's. Der andere wollte unbedingt durch. Der hat gesagt, ich hab nichts. Okay, ich mach's, aber ich lag nicht. Die haben gesagt, schlachte eine Fliege. Töte eine Fliege im Namen von uns, von diesen Götzen. Einmal. Er tötet eine Fliege und kommt in Jahannam. Das Kurban, Opfer bringen. Ha? Darf man nur für wen? Ha? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Hakum, dass du Allahs Gesetz, ha? Als das Gesetz nimmst, was zwischen dir und den anderen Menschen richtet, ha? Das ist pure Ibadah. Ha? Habt ihr das verstanden? Das Gesetz, was Allah offenbart hat, Scharia, dass du es nimmst als das Gesetz, das zwischen dir und zwischen anderen Menschen richtet, das ist Ibadah. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der Ayah, die wir vorhin erwähnt haben, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn ihr euch irgendwo streitig seid, dann kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. Wenn ihr an Allah und an das jüngste Gericht glaubt, Allah sagt, wenn du an Allah glaubst und an das jüngste Gericht, wird dein Richter Allah und dein Prophet sein. Das bedeutet, wenn du nicht an Allah glaubst und an das jüngste Gericht, dann wirst du dir ihn mehr als deinen Richter nehmen oder akzeptieren. Verstehst du mich, meine Kamerad? Wir Muslime, ja? Wir brechen die Gesetze nicht. Ja? Und falls jemand ein Gesetz bricht, dann bezahlt er eh. Er bezahlt er dafür, er wird dafür bestraft. Ja? Es gibt keine Gerichtsverhandlungen und so weiter und so weiter. Aber meistens sage ich, nicht, dass jemand mir kommt und sagt, ja, eine Schwester wurde vergewaltigt und darf man dann total gut. Das kann man anders lösen. Die Muslime brauchen nur was? Nicht Mut, sondern Zusammenhalt. Auch jetzt, obwohl wir so verstritten sind. Ja? Obwohl wir verstritten sind und obwohl jeder seinen eigenen Weg geht über Yasin Billah, wie in den Tagen des Jihad, ja? Trotzdem haben die Kuffar Angst vor uns. Weil das ist eine Nehme von Allah. Allah sagt, der Prophet hat mir gesagt, ja? Nusirtu bi ru'bi masirata shahr. Mir hat Allah was gegeben, dass die Kuffar vor mir Angst haben, obwohl sie einen Monat weit weg von mir sind. Einen Monat brauchen sie zu marschieren, bis sie zu mir ankommen. Ja? So weit, sie haben trotzdem Angst vor mir. Das ist nicht für den Propheten, das ist für alle Muslime. Das ist für diese Umma. Das können die Muslime nicht nutzen. Zweitens, sie rufen den verfluchten Shaitan und die Menschen als ihre Helfer. Wieso rufen wir nicht den Herrscher des Himmels und der Erde? Das nützt mir nicht aus. Ihre Waffen sind diese Waffen aus Metall, aus Eisen, aus Plastik, aus Gummi, aus keine Ahnung. Ja, wenn du es nicht gut einölst, das verrostet und ist kaputt, kannst du wegschmeißen. Aber du hast eine Waffe, die gewaltig ist, dass du sagst, ja Allah, mir wurde es ungemacht. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Fürchte dich von der Dua eines Maslum, einer, dem Unrecht getan wurde. Verlässt beinahu wa bein Allahi Hijab. Zwischen ihm, also zwischen dieser Dua und zwischen Allah gibt es kein Hijab. Es gibt keine Trennwand. Du bittest Allah, die Dua kommt sofort zu Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr nicht, was ich immer bitte? Ah, das nützt mir nicht aus. Wir nützen nicht unsere Einigkeit aus, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, wenn wir einig sind, dann werden wir ganz, wir werden wirklich Allahu Akbar, wie unsere Vorväter, ja? Die Sahaba, die waren mal alleine. Ich rede nicht von Türken, Bosnien oder irgendwelchen Geräte von den Sahaba. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَنَادَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Du sagst nicht streiten und diskutieren und damit ihr unerfolgreich werdet. Ja? وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Und dass eure Kraft verloren geht. Durch was? Das ist das gegenseitige Streiten. Du hast gesagt, ich habe gesagt, nein, ich nicht. Anstatt, wo internazat und fischen, warum du in Allahi und Rasuli? Anstatt, dass wir das machen, wir streiten uns. Wallahi, nein, das ist nicht so. Mein Vater hat mir das gesagt, mein Hoja hat mir gesagt, warum du in Allahi und Rasuli? Kehr zurück zu Allah, zum Prophet. Schau dir, was Allah sagt, was was die Sahaba sagen, was die großen Imame sagen, das ist unser Gericht, subhanallah. Nicht ich denke so, aber ich glaube, wir sollten es so machen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und alle unsere Kräfte haben wir, wir sind unheimlich. Wir machen nicht Dua. Wir machen Dua nur, wenn es sich um uns persönlich geht, irgendwelche. Wie sagt man das? Kleinigkeiten, subhanallah. Uninteressante Sachen, subhanallah. Anstatt dass wir unsere Dua richtig ausnutzen. Subhanallah, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall dieses Thema über Tahakum braucht braucht Zeit, sich zu erklären. Extra Vers, dass wir darüber machen. Weil viele Leute haben bei diesem Thema sind die Übel gegangen. Die haben gesagt, du darfst dein Recht holen, von wem und wann immer du willst, wenn man dir Unrecht tut, du darfst es machen, wie du willst. Wenn wir sagen, Tahakum ist Ibadah, Gottesdienst. Wenn wir sagen, Tahakum ist Ibadah, das Gegenteil von dem ist was? Schirk! Jemand kommt zu dir und sagt, Allah, sie haben dir 100 Euro genommen, ich gebe sie dir zurück, aber du machst, du küsst Kreuz. Oder du machst Sejda. Oder du schimpfst Koran. Oder du schimpfst einen der Propheten oder einen der Sahaba. Bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit, aber die richtige Meinung ist der, der die Sahaba beleidigt, ist ein Kafir. Ja? Allmuhim, dass wir jetzt nicht von Thema. Abweichen, inshallah. Wir werden dieses Thema noch extra, inshallah, ansprechen. Ganz besonders für die, die sich dafür interessieren. Die sich dafür interessieren. Oder sozusagen fliegende Talebetul-Ilm. Fliegende Schüler. Bringt die von irgendwo, er kommt. Wo bin ich? Allah, ich berichte in einem Terroristen. Licht, lass mich weiter treiben. Er kriegt irgendwo in irgendeine Sekte, wo es richtig zugeht. Und dann fühlt er sich das wohl, Allah, ich weiß. Vielleicht rauchen wir noch eine, damit wir uns besser. Allah, muss sagen. Extreme Sufis, bei den extremen Sufis ist Haschisch erlaubt. Wallahi, schauen wir uns zum Beispiel. Es werden erwähnt in vielen Geschichtsbüchern, islamischen Geschichtsbüchern, werden bestimmte Sufi-Sekten in der Türkei, in Bosnien damals, wo Osmanisches Reich regiert hat. Es gab sufische Sekten, die haben Opium geraucht. Aber die haben sich richtig. Und ich verstehe das. Ich meine, ich verstehe das nicht, dass man das dem Islam zuschreibt und dass man das als Halal erklärt, als Haram. Aber ich verstehe, dass ein Mensch, er bekommt so einen großen Druck, er sucht einen Ventil, dass er irgendwo rauskommt. Der eine nimmt Drogen, der andere betrinkt sich. Der dritte nimmt, es ist nicht, Beruhigungstabletten, der vierte schläft darüber. Jeder hat diesen Druck in dieser Welt, oder nicht? Jeder hat Druck, jeder. Aber ein Mumin regelt nicht diesen Druck, oder sein Ventil ist nicht Haschisch oder Opium oder was weiß ich. Was ganz anderes. Zikr, Koran, Dua, Ibadah, Gebete, Fasten, Dschihad, Bismillah. In einer Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Al-Jihad, Bismillah ist Heilung für die Herzen. Heilung für die Trauer. Heilung für die Trauer. Du hast keine Trauer, du hast keine Sorgen, du bist niedergeschlagen, Kind ist krank, du hast Schulden, Rechnung muss bezahlt werden, Frau hat dich fertig gemacht, hat dich rausgeschmissen. Du hast das. Der Professor sagt, Jihad heilt die Schmerzen des Herzens. Die Sorgen sind weg. Allahu Akbar. Warum? Weil wenn du ein Schwert hältst und du bist auf deinem Pferd, und du siehst auf der anderen Seite Kuffar und du wartest jeden Moment den Befehl von Emir, dass es losgeht. Du bereitest dich für diesen Tag, jeden Tag, für diesen Moment, damit du Allah mit La ilaha illallah triffst. Du bereitest dich, der Tod ist das einzige Thema, was dich beschäftigt. Wie werde ich vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Wie wird das passieren? Was werde ich sehen in diesem Moment? Allah verspricht mir, dass mit dem ersten Tropfen werden mir alle Sünden verziehen. Allahu Akbar. Der Prophet sagt mir, der wenn mich etwas trifft, wenn ich niedergestochen werde von Schwert oder von Speer oder Pfeil wird mich, so ticht mich von Weitem. Subhanallah, dieser Tod wird für mich sein wie, als hätte mich eine Fliege gestochen. Eine Fliege kommt da und du, Subhanallah, du spürst absolut nicht von diesen ganzen Schmerzen. Fall, geh mal ringen mit den Brüdern und fall auf die Schulter. Da sind Schmerzen. Oder geh auf der Baustelle und hau dir mit dem Hammer auf den Finger. Unglaublich. Oder die zum Beispiel auf der Baustelle arbeiten und sich irgendwo, es ist, wie sagt man das? Es ist eng und niedrig und der knallt sich irgendwo mit dem Kopf gegen irgendeine Kante oder sowas. Das sind Schmerzen. Aber du kämpfst und wirst getötet und spürst überhaupt nicht. All das verspricht dir Allah. Und dann siehst du sofort, in diesem Moment, siehst du deinen Platz in Jannah. Dann siehst du deinen Schloss und die Gurren sagen, komm, bitte! Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Du bereitest dich vor, hast du Sorgen wegen Stromrechnung? Oder wie? Nein! Allah, was kann ich sagen? Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dass wir zum nächsten Thema kommen, oder ist schon... Geht noch ein bisschen. Aywa. Wir sind noch nicht fertig, also mit dieser Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qila lahum, also wenn den Munafikin gesagt wird, ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila Rasuli, ra'ayta al Munafikin yasudduna anka sududa. Und wenn ihnen gesagt wird, komm, zu dem, was Allah offenbart hat, zu diesem Gesetz, dass das zwischen uns, dass die Probleme löst, ra'ayta al Munafikin yasudduna anka sududa, wirst du die Munafikin sehen, sie halten die Menschen noch von dir ab, Wir streiten uns sagen, komm, gehen wir zu dem, was Allah offenbart hat. Was ist das, was Allah offenbart hat? Koran und Sunna, das ist Allahs Offenbarung. Das ist das, was Allah von uns will. Das ist die Religion, die Allah liebt, mit der Allah zufrieden ist. Das ist Koran und Sunna. Ta'alu ila ma anzala Allah. Komm wir zurück zu dem, was Allah offenbart hat. Ra'ayt al-Munafiqin yasudduna anka sududa. Willst du die Munafiqin sehen? Sag nein, nicht zu dir, nicht zu Muhammad. Gehen wir zu Ka'b ibn Ashraf. Ka'b ibn Ashraf, dieser Jude. Gehen wir zu Ka'b ibn Ashraf. Gehen wir nicht zu diesem Tagut. Ja? Unter anderem wird Tagut in dieser Aya aber nur. Nur in dieser Aya. Als was? Als Ka'b ibn Ashraf übersetzt. Ja? Die Bedeutung von dem Wort Tagut in dieser Aya. Weil der Setup, der Grund, warum diese Aya offenbart wurde, mit wem hat er zu tun? Mit diesem Munafik und mit Ka'b ibn Ashraf als den Tagut, der Richter in Medina. Der Richter der in Medina. Aber wir sind Muslime, wir haben keine Richter von früher. Aus und Hazrej. Das war früher mal. Dass wir, wenn wir uns selbst sind, wir gehen zu dem weißen Ka'b ibn Ashraf. Und wir fragen und er sagt, ja, mach so. Und wir machen so wie er. Das war, wir sind jetzt Muslime. Allah hat uns den Propheten geschickt. Er ist unser Führer, er ist unser Richter, er ist unser Gesetz. Alayhi salatu wa salam. Er hat gesagt uns los von der Tawahi. Er hat uns befohlen, dass wir uns von denen lossagen. Wir wollen nicht gerne mit dem Schiff nichts zu tun haben. Verstehst du nicht, Barak Allahu fikum? Aber die Munafiki, nein. Sie halten von dir ab. Sie sagen, nein, geht nicht. Ihr wisst, was sie da sagen. Ihr wisst sagen, dem wird die Hand abgehakt, der wird sagen, die wird gehen. Die machen Fitna. La hawla wa la quwwata illa billah. Was ist Fitna angeht, das ist auch der nächste Punkt. Fassad über den Mu'minin. Sie versuchen Fassad unter den Mu'minin zu machen. Das ist die nächste Eigenschaft von den Munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَوْ خَلَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْدَوْا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَوْ خَلَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. Allah sagt, beschreibt die Munafikin. Während sie mit euch, ja Muhammad, mit dir und mit den Sahaban, mit den Ansar und Muhajirin, wären die Munafikin mit euch in den Kampf gegangen, hätten sie mit euch in den Kampf, wären sie mit euch in den Kampf gegangen, ma zadukum illa khabala. Sie will euch nur Probleme machen. Ja? Sie werden euch nur Probleme machen und sie werden euch nur stören dabei. Ja? Sie werden nur herumnörgeln. Alles passt nicht, das ist mir heiß, ich hab Hunger, ich geh nach Hause zu meiner Mama. Sie wollen nur Problem. Die Bewohner kommen mit Fitna und sie wollen euch Fitna machen. Sie wollen Zwietracht und Fassad unter euch sehen. Wasikum Sema'un lehum. Und unter euch gibt es Mu'minin, echte Gläubige, aber sie hören leider auf diese Monarchie. Wasikum Sema'un lehum. Und unter euch, unter deinen Soldaten, unter den Sahaben, das sind Mu'minin. Aber sie hören auf die Munafikin. Weil du kannst nicht so leicht, kannst du nicht von diesem Schubrat der Munafikin dich, wie sagt man das, nicht nur sagen, sondern, schützen. Nicht so leicht. Weil wenn ein Munafik ständig da ist, die ist der Weg klar, aber er kommt und sagt, Subhanallah, die werden uns fertig machen. Geh mir nicht raus, es ist heiß. Laten Sie ruf in Haru. Geht nicht hinein, bei dieser Hitze, geht nicht, rückt nicht auf bei dieser Hitze, die Munafikin sagen. Ja? Geht nicht. Du weißt, dass der Prophet geht und die Sahaba gehen. Und du gehst auch, ist egal. Aber ein Munafik kommt und redet ständig. Und die werden uns da fertig. Und wir haben keine Chance. Wie viele sind Römer? Und der glaubt wirklich, er wird Römer besiegen. So haben Munafikin geredet über den Propheten. Der Prophet geht mit den Sahaben. Mu'ata, die wollen sich mit den, nicht Mu'ata, barakallahu fikum, sondern Tabuk, damit sie sich mit den Römern treffen zum ersten Mal. Der Prophet, denkt ihr wirklich, ihn hat das interessiert, sie sind eine Weltmacht. Sie haben die Atombombe, die Römer sind so stark, die Hälfte der Welt gehört den Römern und die andere Hälfte gehört den Persern. Der Prophet interessiert das nicht. Allah ist mit uns. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit der Wahrheit. Und Allah verspricht uns ja und sagt, وَكَانَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ مُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht ist, dass wir die Mu'minin helfen. Allah verpflichtet sich, die Mu'minin zu helfen. Römer sind Römer gegen den Propheten, alaihi salatu wasalam. Sie sind nicht gegen ihn. Ja? Aber die Munafikin, sie haben immer, und es bleibt etwas, sogar bei uns. Wir haben noch ein gutes Beispiel. Sie kennen den Weg. Der wahre Weg ist der Weg der Sahaba. Lebe so wie die Sahaba gelebt haben, das ist die richtige Religion. Inshallah und Allah. Schreib los. Ja? Aber inshallah in deinem Fall. Wer weiß, was mit deinem Herz ist. Ja? Aber du, ein Munafik kommt und sagt, naja, so ist das nicht. Eigentlich bei den Sahaba waren die ein anderes. Und ständig wieder dir irgendwelche Schubuhas und du kommst nach Hause und du bist kaputt. Du hast mit ihm 5 Minuten geredet, du kommst traurig nach Hause. Ja? Deine Frau fragt dich, was du sagst, Allah, ich habe schon wieder diesen Mann getroffen. Du darfst nicht sagen, ich bin Munafik, weil du weißt nicht, was in deinem Herzen ist. Aber er hat dir eine Schubha reingegeben. Und auch diese ganze Schubha. Allah, ich kann mich erinnern, als ich in Medina war. Es gab einen Bruder aus Qasim. Er ist in den Dschihad gegangen, diese Dienste. Und ist getötet worden. Hat inshallah wa ta'ala Shahada von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und er wird mit einer Krone Yom al-Qiyamah stehen, wenn die anderen in Dunkelheit sitzen werden, mit Staub auf den Gesichtern, wo Yazin Lillah. Ja? Und ich frage seinen Bruder, ja? Sein älterer Bruder, was ist mit dem, also mit deiner Mutter, wie ist sie so? Sie sagt, Wallahi, sie hat sich gefreut über die Shahada. Aber das einzige Problem ist, in diesem Munafikin Shuyukh, die im Fernsehen immer sagen, nein, das sind Hawaris, das sind Juhal, das sind junge Leute, die haben keine Ahnung von Religion. Das verlangt Allah von ihm nicht. Allah will, dass er Schule fertig macht und heiratet und hier eine Firma arbeitet und mashallah. Und diese Shuyukh, die im Fernsehen reden, die machen sie fertig. Weil sie liest im Koran und Sunnah, sie weiß, was mit dem ist, der sich opfert, um diese Religion zu verteidigen. Und Wallahi, wir reden nur von Verteidigung. Was ist in Afghanistan? Sag mir bitte. Ist das Offensive? Nein, Allah. Es ist was. Offensive ist, wenn du nach vorne gehst, wenn du die Linien durchbrichst und die Länder eroberst, wie zum Beispiel die Osmanen das gemacht haben. Bam, Istanbul gefallen. Und dann Rana, Bulgarien, Rumänien, Russland, gehen wir weiter. Albanien, Mazedonien, Serbien, das Königreich damals. Serbien, Bosnien, dann Ungarn, alles weg. Dann sind sie hergekommen. Das ist Offensive. Nach vorne gehen. Eroberungen. Wo sind die Muslime bei euch? Nicht! Nur verteidigen sich, subhanallah. Ja? Seit dem Fall des Osmanischen Reiches sind die Muslime in was? In Defensive. Ständig versuchen sie nur zu überleben. Nur sie wollen nur überleben, subhanallah. Im Zweiten Weltkrieg, was denkt ihr? Wer war der Verbündete von Adolf Hitler? Was denkt ihr? Osmanische Reich. Die Muslime waren Verbündete von Adolf Hitler. Warum? Entweder du bist auf die Seite von Adolf Hitler und du wirst leben, oder du hast keinen Verbündeten und du hast die Kommunisten, die Partisanen, die glauben nicht an Gott. Die werden dich erledigen. Oder du nimmst ihre Religionen. Oder die orthodoxen Christen, die werden dich auch erledigen. Und wo sind die orthodoxen, die extremen Christen? Nehmen wir ein Land in Europa, das natürlich ist. Ich meine in Süd- und Osteuropa. Russen. Das sind extreme Schlachter-Wajazabilla. Die Geschichte hat das geteilt. Rumänen, wie viele Türken haben sie geschlachtet und geköpft. Bulgaren, oder wir wollen ja nicht reden, wie viel muslimisches Blut geflossen ist. Ja? Ja? Serbien, ist euch hier klar. Und so weiter und so weiter. Ja? Allah Mustan, der liest mal über den Schatz in Wikipedia ein, der Großmufti von Jerusalem. Ja? Der Großmufti von Palästina. Mohammed Amin al-Husseini, ein großer Mufti, ein Hodja mit kurzem Bart, mit einer großen Ahmadiyya, mit einer schönen gebildeten Jubbe. Er war der Mufti von Adolf Hitler. Aus Jerusalem extra angereist, um die Soldaten zu begrüßen, sogenannte Muslime, die in der Armee Hitlers kämpfen. Ja? SS-Leute beten fünfmal am Tag, tragen Mund und Stern an der Kappe, aber kämpfen auf Seite von Hitler. Ich sage nicht, dass das erlaubt ist, das ist Kuffer. Ja, das ist Kuffer. Weil wir schreiben den Soldaten wem seinen Führer zu. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Die glauben, kämpfen auf dem Weg von Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُخَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Die aber ungläubig sind, sie kämpfen auf dem Weg von Tagut. Ja? Versteht ihr nicht, barakallahu fikum? Außer wenn jemand kommt und sagt, diese Muslime, im Zweiten Weltkrieg. Oder im Ersten Weltkrieg gab es auch zum Beispiel Muslime, die für den österreichischen Kaiser gekämpft haben. Gegen Italien, gegen Bosniaken, ja. Ja. Du musst mit ihnen sein. Du musst mit ihnen sein. Das ist ihre Ausrede. Ja? Aber das ist keine Ausrede. Es ist erlaubt, dass ein Muslim oder dass die Muslime zusammen mit den Kuffar gegen einen anderen gemeinsamen Feind kämpfen. Das ist erlaubt. Mit der Voraussetzung, dass jeder unter seiner Flagge bleibt. Versteht ihr mich? Oder die Kuffar kommen unter unsere Flagge. Und sie werden auch bezahlt für ihren Einsatz. Ja, sie werden auch bezahlt. Wenn uns an Kämpfern fehlt, versteht ihr mich? Aber dass Muslime unter der Flagge der Kuffar für die Ziele der Kuffar kämpfen, ist sicher noch. Araber haben die Sanische gelernt. Und das sind diese Eier, die wir vorher erwähnt haben. Versteht ihr, wie ich sage, Kalafi? Ja? Wir kämpfen zusammen, wir verbünden uns. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, jetzt kommen hier Juju und George. Wir kriechen aus der Erde raus und beginnen alle zu töten. Ja? Die Kuffar und die Muslime, die werden schnell feststellen, dass Allah die Wahrheit sagt. Die Mu'minen zweifeln nicht, ob sie es sehen oder nicht. Ja? Aber die zweifeln, die werden sofort klar sein, Juju und George wird man nicht besiegen können. Was machen wir? Verbinden wir uns mit allen Menschen, dass wir gegen die Ja'juj und Ma'juj kämpfen. Aber jeder kämpft unter seiner eigenen Flagge. Jeder kämpft für seine eigenen Ziele. Und unser Ziel ist, dass wir uns von diesem Feind befreien. Was danach passiert, das ist eine andere Geschichte. Und das wird noch einmal kommen. Noch einmal werden die Muslime und Christen gemeinsam gegen ihren eigenen, gegen ihren gemeinsamen Feind kämpfen. Aber danach wird Streit unter denen ausbrechen. Und dann und so weiter und so weiter. Aber, barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir hören hier auf, inshallah. Möge Allah mir verzeihen und neu den allen Muslimen, barakallahu fikum.